Wie die Behauptung, uns gehe die Arbeit aus, hält sich auch hartnäckig das Argument, wenn uns die Arbeit schon nicht ausgehe, dann werde zumindest die relativ besser bezahlte Lohnarbeit immer knapper werden und die schlechter bezahlte Arbeit relativ zunehmen. Vom Lohn könne man heute oft nicht mehr anständig leben. Dies Argument spielt eine zentrale Rolle in der Mindestlohndebatte. Richtig ist daran, dass der Anteil der unbefristet sozialversicherungspflichtig Beschäftigten an allen Erwerbstätigen in den letzten Jahren gesunken ist und jetzt noch 66% beträgt, während der Anteil der atypisch Beschäftigten in Minijobs, Teilzeit, Zeitarbeit zugenommen hat. Auch hat der Anteil der Niedriglöhne, weniger als 2/3 des Medianverdienstes, zugenommen. Der Arbeitsmarkt ist differenzierter, vielfältiger und schwieriger geworden. Die Ungleichheit hat zugenommen. Überhaupt nicht auszuschließen ist, dass Flexibilisierungen wie die Beschäftigung in Zeitarbeit oder über Minijobs von Arbeitgebern ausgenutzt werden. Dennoch haben Arbeitnehmer selbst bei niedrigen Bruttolöhnen aufgrund des Zusammenwirkens mit dem Transfersystem netto deutlich mehr als die Grundsicherung zur Verfügung. Zudem ist es immer noch besser, zu einem niedrigen Lohn zu arbeiten, als gar nicht zu arbeiten. Und zwar für die Volkswirtschaft wie für die Betroffenen. Selbst bei einem Stundenlohn von nur 5 € hat ein Arbeitnehmer wegen der höheren Transfers mehr zur Verfügung als mit der Grundsicherung alleine. Siehe Tabelle 5.2. Allerdings macht der Unterschiedsbetrag bei einem tatsächlichen Stundenlohn von 5 € nur 1,68 € aus. Bei 7,50 € tatsächlichem Stundenlohn steigt er auf 1,93 € und selbst bei 10 € tatsächlichem Stundenlohn sind es lediglich 2,94 €. Bei diesen Beträgen kann man verstehen, dass mancher es vorzieht, sein Einkommen durch Schwarzarbeit aufzubessern. Es gibt Schätzungen, dass in Deutschland etwa 1/6 des Sozialprodukts durch Schwarzarbeit erwirtschaftet wird. Dieses Problem verschärft sich, wenn die Grundsicherung steigt, und es verschärft sich auch, wenn die Anrechnungsregeln strenger werden. Es ist also gar nicht die Frage, ob man von seinem Lohn anständig leben kann, sondern ob offizielle Lohnarbeit attraktiv ist, wenn der Abstand zur Grundsicherung überschaubar bleibt. Das lässt sich lösen, indem man die Grundsicherung deutlich absenkt, die Anrechnungsregeln lockert, einen hohen Mindestlohn verbindlich vorschreibt. Die erste Lösung entspräche dem angelsächsischen, strikt marktwirtschaftlichen Modell. Sie hätte in Deutschland nicht nur wenig Verwirklichungschancen, sondern wäre auch sozialpolitisch kontraproduktiv, wenn für alle ein Grundeinkommen nach dem sozioökonomischen Existenzminimum gesichert werden soll. Der zweite Weg, die Entschärfung von Anrechnungsregeln, kostet Geld, könnte aber auch Geld einsparen, wenn für viele Empfänger von Grundsicherung der Anreiz wächst, eine bezahlte Arbeit aufzunehmen. Der dritte Weg funktioniert nur mit entsprechend hohen Arbeitslöhnen. Er kostet nicht nur Arbeitsplätze, sondern würde auch die Zahl der Empfänger von Grundsicherung entsprechend erhöhen und könnte deshalb teuer sein.